Wir sind in Natal im Weißen Haus. Super, super intense day. Das war ein sehr, sehr intensiver Tag. For me it was intense. Also für mich war es sehr intensiv. Ich habe mit den Kindern Fußball gespielt. I jumped the trampoline. Ich bin auf dem Trampolin umhergesprungen. Wir hatten Treffen und Gespräche. Wir haben aufgenommen und gefilmt. It was a really, really, really productive day. Das war ein sehr, sehr produktiver Tag. I love being at our orphanage. Ich liebe es, hier im Weißen Haus zu sein. So good. Das war so gut. But now I'm tired. Aber jetzt bin ich müde. Ich bin auch so müde, weil die Zeitverschiebung von dort, wo ich im Urlaub war, sind 7 Stunden. So your head gets a little confused. Und das heißt, der Kopf ist ja ein bisschen durcheinander. So 7 hours. Könnt ihr euch vorstellen, 7 Stunden. Here's what's happened. Also da ist was passiert. Wenn ich morgens aufstehe, hier, um zu arbeiten, wo wir sind, at 6 o'clock. Und das heißt, um 7 Uhr abends, 7 Uhr morgens, wie heute Morgen. It's 11 o'clock at night. Und für meinen Körper ist es 11 Uhr abends. No, I didn't do it. So hast du auch einen Salto gemacht. Ja, da hat jemand einen Kommentar gemacht. No, I didn't. But I jumped like crazy with the kids. Aber ich sprang da auf dem Trampolin umher, wie verrückt. Very, very high. Sehr, sehr hoch. But anyhow, so my body's a little... Aber ja, mein Körper ist ein bisschen durcheinander, hat sich noch nicht angepasst. Aber nur noch ein paar Tage und dann wird es okay sein. Ich möchte euch etwas zeigen. Möchtet ihr etwas sehen? Schaut. Ich möchte euch meinen Stolz zeigen. Ich habe Stolz. You know, Paul also had that. Aber wisst ihr, Paulus hatte auch Stolz. Thessalonians, you are my pride and my glory. Paulus sagte den Thessalonicher, ihr seid mein Stolz und meine Herrlichkeit. Schaut. Ich möchte euch etwas zeigen. Look at this kid here. Schaut diesen Jungen hier an. Hallo Leute. Hey, he's 16. Heute ist er 16 Jahre alt. Today. Heute. We're gonna do a live and then I run out here quickly. Und das bedeutet, wir machen jetzt ein Live und dann werde ich rausrennen. To a restaurant that he will love. Und ich werde ihn zu einem Restaurant bringen, das er lieben wird. So, a comida favorita. Come on. I asked. Ich habe gefragt, was ist dein Lieblingsessen? Und er sagte, Shrimps. Krevetten. Und ich werde ihn zu einem Restaurant bringen, das heißt Shrimps, so Krevetten. Und er denkt, er wird es sehr mögen. Er fragte, ob er etwas sagen möchte. Er sagte, nein, lieber nicht. Okay, wir gehen. Come into our lives. Viele Leute sind jetzt reingekommen. Talking about hurt people, healed people, healed people. Also ich möchte wieder darüber reden, verletzte Leute, verletzen Leute, geheilte Leute, heilen Leute. Chris, I haven't seen you here in my Instagram for a long time. Hey Chris, ich habe dich seit langem nicht im Instagram gesehen. Thinking about you last week. Hey Chris, ich habe über dich nachgedacht letzte Woche. I was in California. Ich war in Kalifornien. Thinking about you. Und ich habe an dich gedacht. No time. I arrived to take the rest of things and quickly went home again. Aber ich hatte keine Zeit. Ich bin angekommen und dann musste ich schnell weiter fliegen. You, Chris Cyborg. Hey Chris Cyborg. So good to have you here. Es ist so gut, dich hier zu sehen. So, anyhow, here's what we've been talking about. Aber ja, da ist, worüber wir gesprochen haben. It will always hurt people. Verletzte Leute werden immer andere verletzen. Floor? Hast du gesehen, wer da ist? I'm going to cry. Ich werde weinen. Sure. Floor. Hallo Floor. You. Ich liebe dich. So much. So sehr. No word. Ich habe keine Worte. Anyhow. Ah ja. So hurt people will always hurt people. Also verletzte Leute werden immer Leute verletzen. It's happening by out of our heart without us wanting to do it. It's an automatic reaction. Weil es ist eine automatische Reaktion, etwas, was wir gar nicht tun wollen. Ah, ich liebe dich, meine Tochter. Ah, wie werde ich dieses Live heute Abend machen können? Because our heart decides what we do. Weil unsere Herzen entscheiden, was wir tun. So if you understand this, you're not going to judge people who hurt others because you understand they act out of the woundedness of the heart. Weil wenn wir das verstehen, dann werden wir nicht andere richten, die andere verletzen, weil wir werden verstehen, dass sie aus ihrer Verletztheit ihres Herzens heraus reagieren. I do understand there are people who are mean and plan to do mean things. Also ich weiß, dass es Leute gibt, die gemein sind und Dinge extra machen. Also have come to understand that many people who hurt others do it out of the pain of their own heart. Aber ich habe auch verstanden, dass viele Leute, die andere verletzen, tun das aus ihrem Schmerz heraus, in ihrem eigenen Herzen. So if you understand this, you know what you can do? Wenn ihr das versteht, wisst ihr, was ihr tun könnt? Number one, you will make sure you do everything for you to get healed from your woundedness of heart. Erstens, ihr werdet sicherstellen, dass ihr alles tut, damit ihr geheilt werden könnt von dieser Verletzung in eurem Herzen. Und dann werdet ihr noch etwas machen. You are going to make sure that you do everything that the wounded people can be healed. Ihr werdet alles machen, damit die verletzten Leuten auch geheilt werden können. Because you will understand once the wounded become healed through you. Weil ihr werdet verstehen, dass wenn die Verletzten durch euch geheilt werden können, those healed people are now going to stop wounding others and are starting to heal others. Dann werden diese geheilte Leute jetzt nicht mehr andere verletzen und anfangen, andere zu heilen. Bring a whole movement and revolution of healing to this world. Das heißt, wir können eine ganze Bewegung von Heilung und Wiederherstellung in diese Welt bringen. You know what? Let me tell you something. Und ich möchte euch etwas sagen. SBS, School of the Prophetic and Supernatural. Unser SBS, also die Schule vom Übernatürlichen und Prophetischen. Soon it's gonna start again. Und das wird bald wieder anfangen. This guy is the guy who actually made it happen. Und dieser junge Mann da, der macht, dass es stattfinden kann. Und ich gehe einfach dort und lehre. Really, he's the guy behind the scenes that makes everything happen. Aber er ist der hinter der Szene, der alles macht, dass es passieren kann. Ich bin so dankbar für ihn. Especially our school in Guyana. Also vor allem unsere Schule in Guyana. Last year we had two. This year we have two also, but only in Sao Paulo. Weil letztes Jahr hatten wir zwei. Dieses Jahr werden wir auch zwei haben, aber nur in Sao Paulo. It had a very interesting dynamic. Also es hat eine sehr interessante Dynamik, diese Schule. Such a dynamic. Und es hat eine solche Dynamik. It had such a dynamic that the very first weekend that we had. Also es hat eine solche Dynamik, dass das allererste Wochenende, das wir zusammen verbrachten, I was wondering how the school year is gonna go. I really... habe ich mich wirklich gefragt, wie wir diese Schule zu Ende führen wollen. In fact, I never told this to anyone. Und ich denke, ich habe das niemandem gesagt. Yeah, I don't think... Also glaube ich. No. But I went home the first weekend from Guyana. Aber das erste Wochenende, als ich vom EPS in Guyana nach Hause ging, habe ich mir selber diese Frage gestellt. Make a mistake opening this school here in Guyana. Habe ich einen Fehler gemacht, dass ich diese Schule in Guyana aufgetan habe? Hey, Luana. Hallo Luana. And then I thought something. Und dann habe ich noch etwas gedacht. Ich möchte am liebsten wegrennen und diese Schule nicht mehr machen. Und ich kann euch sagen, weshalb. Because in our school in Guyana there were so many wounded students. Weil in unserer Schule in Guyana waren so viele verletzte Leute. I mean, wounded. Also wirklich tief verletzte. And wounded people wounded. Und verletzte Leute verletzen Leute. You know, as I went home, I prayed, I thought. Aber als ich dann nach Hause ging, da habe ich gebetet, gedacht und ich habe gesagt. Jackie, do you know Jackie? Jackie? Hallo Jackie. Oh, she's to know. No, he's English, she's from Guyana. Oh, I don't know them. Jackie. Hallo Jackie. Meet you. Wow. So anyhow, sorry people. Tut mir leid, Leute. So, I prayed, I talked. Also ich habe gebetet, mit mir selber gebetet und ich habe gesagt. If these people can become healed peoples, wenn diese Leute geheilte Leute werden können, dann werden sie fähig sein, viele andere zu heilen. And we made a choice. Und wir haben eine Entscheidung getroffen. Unconditionally love these students and to make sure that we can bring healing to them. Diese Leute einfach zu lieben und ihnen Heilung zu bringen. I think about these even sometimes during the day. Und manchmal denke ich heute noch über sie nach. Chris. Chris. Adriana. And so many others. Und viele andere. Today they are healed people who are healing people. Heute sind sie geheilte Leute, die andere heilen. Und otras pessoas. They are my pride and my glory. Und sie sind mein Stolz und meine Herrlichkeit. In Sao Paulo we had a student who was involved in ministry. He was so deeply wounded. In Sao Paulo hatten wir auch einen Student, der so tief im Dienst involviert war, aber er war sehr, sehr verletzt. Who is healing so many people. Aber heute ist er eine geheilte Person, der so viele andere heilt. You have to understand. Also ihr müsst verstehen. Yes, liebe Grüße aus der Schweiz, even from Switzerland. I'm going to Switzerland this year, very soon. Ja, liebe Grüße aus der Schweiz, sagt da jemand. You have to understand. Und ihr müsst verstehen. When you see the wounded, do everything you can to heal. Wenn ihr verletzte Leute seht, so tut alles, um sie zu heilen, dazu beizutragen, dass sie heil werden. If you are not here. Aber wie könnt ihr dazu beitragen, wenn ihr selber nicht geheilt sind? Dann werdet ihr sie verletzen. We live in this vicious cycle. Und dann leben wir in dieser Spirale. I'm wounded, therefore I'm going to wound people. Ich bin verletzt, deshalb werde ich andere verletzen. Und diese Personen, die ich verletzt habe, werden andere verletzen und mich zurückverletzen. Und dann verletzt jeder und alle verletzen einander und wir leben in dieser Spirale oder in diesem Teufelskreis. Out of it. You have to break out of this. We're talking. We talked about it. Also wir haben darüber geredet, wie wir da ausbrechen können. Verantwortung übernehmen für unsere Verwundetheit. Und ich habe schon gesagt und ich möchte es hier nochmals wiederholen. Not for what people do to you, but you are responsible that you allowed your heart to be. Wir übernehmen nicht die Verantwortung dafür, was die Leute uns angetan haben, aber für unsere Antwort, wie wir darauf reagiert haben. People don't want to accept. Und ich weiß, die Leute wollen das nicht so annehmen. Because they confuse the allowing to be wounded with what other people did to them. But these are two different. Weil sie verwechseln das Erlauben, dass wir verletzt werden mit dem, was andere uns angetan haben. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. With kindness and love to the people who hate me, I will not be wounded by their hate. Wenn ich mit Liebe und Sanftmut auf diese Leute reagiere, die mich verletzen, dann werde ich nicht verletzt sein. You know, we think that just because people do mean things to us, this wounds us. This is not the. Wisst ihr, viele denken, dass nur weil Leute gemein mit uns sind, dass dies uns verletzt, aber das ist nicht so. It's not a verdade. The truth is, it is our choice that we make. Aber die Wahrheit ist, dass es unsere Entscheidungen sind, die wir treffen, dass wir erlauben, dass die Dinge, die uns widerfahren, uns verletzen lassen. Paulus hat so viel Zorn und Ablehnung, Verfolgung, Schmerz erlebt. Und er hat keiner diesen Dingen erlaubt, ihn zu verletzen. He was the man who wrote the chapter of unconditional love in 1 Corinthians 13. Er war dieser Mann, der dieses Kapitel im 1. Korinther 13 geschrieben hat über die bedingungslose Liebe. Who loved where he was hated and rejected. Er war der Mann, der liebte, wenn er abgelehnt und gehasst wurde. Wondered, what is the secret? Und wisst ihr, ich habe mich immer gefragt, was das Geheimnis sei. Two people walk through the same difficulties, kind of similar. Dass zwei Leute durch die gleichen Probleme oder Schwierigkeiten gehen. One is deeply wounded and the other one comes out better. Und dass der eine total verletzt ist von dieser Situation und der andere ist stärker. Wieso? People do to us, it always has to do with our reaction to what people do. Es hat nichts zu tun mit was die Leute uns angetan haben, sondern unsere Reaktion, die wir hatten für was die Leute uns angetan haben. Judge, we get wounded. Wenn wir richten und beurteilen, so werden wir verletzt. We open our hearts for the pain to enter. Wenn wir unsere Herzen öffnen, damit dieser Schmerz reinkommen kann, dann werden wir verletzt. Forgive, we get. Und wenn wir nicht vergeben, dann werden wir verletzt. When we allow offense to enter our hearts, we get. Und wenn wir Anstoß nehmen und dieses in uns Herz reinlassen, dann werden wir verletzt. Und dann werden wir bitter. And we want to take revenge. Und dann wollen wir uns rächen. And we take revenge. Und dann rächen wir uns. Then we enter into self-pity. Und dann kommen wir rein in Selbstmitleid. Into deception. Und dann kommen wir in diese Täuschung rein. We are the victims and we are right and everybody else is wrong. Zu täuschen, dass wir diese Opfer sind, dass wir recht haben und alle anderen falsch liegen. Estamos certos e todo mundo está errado. So let's get out of this mess. Lasst uns da rauskommen. I've experienced in my life so many things that could have literally destroyed me. Ich habe in meinem Leben so viel erlebt, das mich hätte zerstören können. Just recently. Und wisst ihr, vor kurzem, da musste ich eine Entscheidung treffen. It was a choice I made. Also es war eine Entscheidung, die ich treffen musste. Blames everything on God. Und es ist lustig, wie alle immer Gott die Schuld geben. Ja, Gott hat mir gesagt, wobei die Hälfte der Sachen, die wir sagen, Gott hat gesagt, hat er uns nie gesagt. Und viele Dinge, die Gott dann wirklich sagt, für diese schließen wir unsere Ohren. Das ist sehr traurig, oder? Aber so sind wir. Und Gott liebt uns. So, a little over a year ago, I had to make a decision. Also vor etwa einem Jahr musste ich eine Entscheidung treffen. That I can no longer be part of the denomination that I have come here for to Brazil, that I've given my time, energy and life to. Dass ich nicht mehr ein Teil der Denomination sein kann, für die ich hierher nach Brasilien gekommen bin, wo ich meine Zeit und meine Energie investiert habe. It's a decision that I made. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das ist nicht wirklich eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich das geplant habe oder weil ich das machen wollte. It was very simple. Es war ganz einfach. I was written a letter. Es wurde mir ein Brief geschrieben. And I was told that unless I accept 8 certain points, I cannot be part anymore of the denomination. Und man hat mir gesagt, wenn ich nicht diese spezifische 8 Punkte akzeptiere, kann ich nicht mal ein Teil der Denomination sein kann. I spend the time reflecting, praying, talking to people who are wiser and older with me and more experience. Und so habe ich eine Zeit verbracht mit Fastenbeten, mit Leuten reden, die mehr Erfahrung haben. Und dann habe ich eine Entscheidung gemacht. Accept these 8 points. I'm compromising my conscience, my own heart. I'm violating things that I believe. Dann kompromittiere ich mein eigenes Herz und mein Gewissen und was ich glaube. So I said, I'm sorry, guys, but I would like to talk with you, but there was no place to talk. Ich habe gesagt, es tut mir leid, Leute, ich möchte mit euch reden, aber da war keine Plattform zum Reden. Guys, I'm very sorry, I can't accept this. Und so habe ich gesagt, es tut mir sehr leid, aber das kann ich nicht annehmen. Happened after that was really interesting. Und wisst ihr, was danach passiert ist, war sehr spannend. Obviously, my walking together with these wonderful people ended. Und das bedeutete, dass wir nicht mehr mit diesen wundervollen Leuten zusammenarbeiten konnten. Aber da war das Interessante daran. Many people began to rise up against me, say things about me. I mean, all sorts of stuff happened. So viele Leute sind aufgestanden, haben mich gesprochen. Ganz viele Dinge sind da passiert. And a lot of other people contacted me. Und viele andere Leute haben mich kontaktiert. They tried to comfort me. Sie haben versucht, mich zu stärken, zu ermutigen. They were so wounded. Und sie waren so verletzt. And I said to them, und ich habe ihnen gesagt, I don't feel pain. Hey Leute, ich verspüre keinen Schmerz. I feel no pain. Ich verspüre keinen Schmerz. Where were you born? Was it a Christian? I was born in Austria. Okay, da hat jemand gefragt, wo ich geboren bin. Ich bin in Österreich geboren. Que pergunta você está perguntando? Oh, Deus me livre. Anyhow, so there was no pain in my heart. Also, da war kein Schmerz in meinem Herz. What anybody did or said or wrote, honestly, I can say there was not one instant of any pain. Egal, was die Leute gesagt haben, geschrieben haben oder was auch immer, ich kann sagen, da war kein Schmerz in meinem Herz. Und wisst ihr, wieso da kein Schmerz war? I made several choices. Weil ich einige Entscheidungen getroffen habe. The choice not to judge. Erstens habe ich die Entscheidung getroffen, nicht zu richten. You're allowed to do whatever you do. I can judge why you did what you did. Okay, ihr habt das gemacht und ich kann nicht richten, wieso ihr gemacht habt, was ihr gemacht habt. Und dann habe ich noch eine andere Entscheidung getroffen. Ich habe sie total freigesetzt und vergeben. Und die dritte Entscheidung war, ich habe mich geweigert, diesen Schmerz in mein Herz zu lassen. Und jedes Mal, wenn dieser Schmerz in mein Herz reinkommen wollte, das ist, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, Reinhard, du wirst das jetzt loslassen. Du wirst dein Herz zum Schmerz schließen. Du wirst einfach leben. Du wirst nicht richten und bewerten. Und du wirst diesen Schmerz wegschicken. Und ich kann wirklich sagen, ich habe mich nie verletzt gefühlt. Aber da gibt es Dinge in meiner Vergangenheit, die mich tief verletzt haben, weil ich habe zugelassen, dass sie mich verletzen. The steps. Und ich habe euch gestern diese Schritte erklärt. I'm sure it's not going good at your side, Leji. Leji saying that Tatravanda, she's saying that it's got a problem with the sound and stuff, but I think everybody's okay. Just I think it's your internet. Ich glaube, das Problem ist nicht hier, weil hier sagt keiner etwas für den Ton. Ich denke, das ist dein Internet. Only one person said that the sound is good. Nobody else has a problem, so it's most likely on your side. Ja, nur eine Person sagt, dass dein Problem sei. Also hier ist, was ihr tun müsst. Eu quero ser profeta. Nossa Senhora, mas do céu cheio de graça. Ideia que você está pedindo. Somebody says I want to be a prophet. Er sagt dann, ich möchte ein Prophet sein. Dear, what you are asking. Du hast keine Idee, was du da fragst. Du hast keine Idee. Wenn du nicht berufen bist, ein Prophet zu sein und du versuchst, als ein Prophet zu leben, you will have a nightmare of a life. Dann wirst du einen Albtraum von einem Leben haben. Okay, jetzt sagen dann noch andere, dass es da ein Problem gibt mit dem Ton. Andere sagen, kein Problem. Da hat es nichts, was wir tun können. So we just keep going. Also wir werden einfach weiterfahren. Here's what we need to do. Also hier ist, was wir tun müssen. Close your heart to the pain. Wir schließen unser Herz für den Schmerz und vergeben. You forgive. Du musst vergeben. Do you think we should go to 3G? Okay, guys, I'm going to go out of the Wi-Fi. I'm going to go into the 3G. Okay, Leute, ich werde rausgehen und versuchen, mit 3G wieder reinzukommen. Okay. Let's see, we are going on 3G now. Okay, jetzt werden wir mit 4G weiterfahren. It's not gonna get better, then let me know and then we go back to the Wi-Fi. Also wenn es nicht besser ist, dann könnt ihr mir sagen, wir werden zurück zum Wi-Fi gehen. Then, you know, I had to learn to really forgive him all of my heart. Also ich musste lernen, wirklich mit meinem ganzen Herzen zu vergeben. Yesterday, forgive is the Greek word to send away and don't let it come back. Und ich habe euch gestern erklärt, dass das Wort vergeben im Griechischen bedeutet, etwas wegzusenden und es nicht zurückkommen lassen. A lot of people have a weird idea about forgiving. Und viele Leute haben eine merkwürdige Idee über die Vergebung. Verbal. Weil sie glauben, dass Vergebung sei etwas Verbales. Forgiving is something that people have to deserve. Und dass Vergebung sei etwas, was die Leute verdienen müssten. Ah, somebody's German is saying the sound is perfect, just something there's a little wind. Oh. Ah, jemand in Deutschland sagt, dass der Ton super ist. Yeah, because it's ridiculously hot here. Ja, wir haben alle Fenster geöffnet, weil es ist so heiß hier. So if the mic picks up a little wind, have mercy on us, it's hot. Also wenn der Wind ein bisschen stört, dann habt Erbarmen mit uns, es ist so heiß hier. You have to have the right idea about what it is to forgive. Okay, ihr müsst wirklich richtig verstehen, was es bedeutet zu vergeben. It means you send the things that people did against you away and don't let it come back. Vergebung bedeutet, dass ihr das, was euch die Leute angetan haben, wegsendet und nicht zurückkommen lässt. Give means that people don't have to deserve it. You give it freely as an act of grace. Vergebung bedeutet, dass ihr die Leute das nicht verdienen müssen, sondern dass ihr es als ein Gnadenakt gibt. Giving means that you keep reminding yourself what you did against God and you deserve hell. Und Vergebung bedeutet, dass ihr euch selbst erinnert, was ihr gegen Gott getan habt und dass ihr eigentlich die Hölle verdient. Fanny acabou recebendo perdão. Every time that we feel offended and want to forgive, remind yourself where you would be if God wouldn't forgive you. Jedes Mal, wenn du Anstoß nimmst und nicht vergeben möchtest, so erinnere dich daran, wo du sein würdest, wenn Gott dir nicht vergeben hätte. Eu gosto da minha camiseta também. 2021. Ich mag mein T-Shirt auch. In 2021. Except from our orphanage and children's home. Werde ich nirgendwo hinreisen, außer zu den Waisenhäusern, die wir haben. Not going to preach at a single place. Und ich werde nirgends hingehen, zu predigen in Brasilien, außer an einem Ort. Dieser Ort, wo man mir dieses T-Shirt gegeben hat. Aber ich sage euch nicht, wo das ist. Always remind yourself that you have been forgiven. Also erinnere dich daran, dass du Vergebung empfangen hast. Und erinnere dich daran, wo du wärst, wenn Gott dir vergeben würde, so wie du anderen vergibst. Und wenn wir uns daran erinnern, an die Gnade, die wir empfangen haben, dann können wir diese Gnade anderen weitergeben. Aber wir müssen nun weiterfahren. Wir können nicht hier anhalten. Und da müssen wir weitergehen. And I call this seal your forgiveness. Und ich nenne das die Vergebung versiegeln. Seal your forgiveness means you don't only forgive, which means send the guilt that other people have against you away. Die Vergebung versiegeln bedeutet nicht nur die Schuld von den anderen, die dir was angetan haben, wegzuschicken und nicht zurückkommen lassen, aber du musst auch einen Schritt weitergehen. What's the step further? Und was ist dieser weitere Schritt? Und es ist sehr interessant, dass viele immer noch im alten Bund zu leben versuchen. Many things that Jesus said do not apply for us. Aber viele Dinge, die Jesus gesagt hat, die sind nicht für uns. Ich möchte, dass ihr das versteht. Jesus said this. Und viele Leute lesen diese Worte von Jesus und sagen, aber Jesus hat das gesagt. Life for us. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie wir leben sollen. He taught. They do not apply to us. Aber viele Dinge, die er gelehrt hat, die sind nicht für uns. In Matthew, I think it's chapter 22, he said this. In Matthäus, ich glaube 22, sagt er dies. To his own disciples. Und er sagte dies zu seinen eigenen Jüngern. Pharisees, they sit in the seats of the law. Die Pharisäer, die sitzen in diesem Sitz des Gesetzes. And then Jesus said this. Und dann hat Jesus gesagt, du what they tell you to do. Tu, was sie dir sagen zu tun. Think. Denk darüber nach. Everything Jesus said applies to you. Wenn du glaubst, dass alles, was Jesus gesagt hat, für dich Gültigkeit habe, then you have to live by the law of the Pharisees. Dann musst du die Gesetze der Pharisäer befolgen. Und willst du das wirklich so machen? Ich hoffe nicht. We have to understand that Jesus taught many things. He said them to people who still live under the law. Wir müssen verstehen, dass Jesus viele Dinge zu Leuten gesagt hat, die noch unter dem Gesetz lebten. So, what did Jesus say? Und was hat Jesus gesagt? You do not forgive a man their sins, neither will your Father in heaven forgive you. Wenn du deinem Bruder nicht vergibst, der gegen dich gesündigt hat, dann wird dein Vater im Himmel dir auch nicht vergeben. Und so was tun die Leute? Oh my God, I have to forgive, I have to forgive. Oh mein Gott, ich muss vergeben, ich muss vergeben. God, if I don't forgive, God in heaven will not forgive me. Oh mein Gott, wenn ich nicht vergebe, dann wird mein Vater im Himmel mir nicht vergeben. God, oh my God, if I don't forgive, I'm going to hell. Oh mein Gott, wenn ich nicht vergebe, dann werde ich in die Hölle gehen. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein. Why do we forgive then if the many things that Jesus said don't apply for us? Also wieso müssen wir denn vergeben, wenn viele Sachen, die Jesus gesagt hat, nicht für uns Gültigkeit haben? We forgive the way God forgave us in Jesus Christ. Kolosser sagt, wir vergeben, wie Jesus uns vergeben hat in Jesus Christus. You forgive so that you can also get forgiveness. Also im alten Bund vergeben wir, dass wir vergeben werden. Under the new covenant, you have received forgiveness, so you pass on what you have received. Im neuen Bund hast du diese Vergebung schon empfangen, so kannst du einfach weitergeben, was du empfangen hast. Ich in Brasilien leite, ist nur für Brasilianer. Es gibt keine Plätze mehr für 2021. Wir sind übervoll. Sie heißt Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Just responding to the question in German here. The School of the Prophetic and Supernatural. There's no spaces, there's no spots. We have way many more people that we want you to come that actually can't come. Anyhow, so here's what I want you to understand. Also hier ist, was ich möchte, dass ihr versteht. We don't forgive because we are scared of God. Und wir vergeben nicht, weil wir Angst haben vor Gott. Perdoa porque a gente tem medo de Deus. We don't forgive because otherwise God doesn't forgive us. Und wir vergeben auch nicht, weil uns sonst Gott nicht vergeben wird. Nein, die Schule ist in Portugiesisch. For people from other countries. Es ist nicht eine Schule für Leute von anderen Ländern, sondern nur für Brasilianer. We forgive because we first received forgiveness. Also wir vergeben, weil wir zuerst Vergebung empfangen haben. So many people struggle to forgive because they've never even understood how much they've received. Und viele Leute haben so Mühe mit der Vergebung, weil sie selber nicht verstanden haben, wie sehr sie vergeben wurden. The incredible gift of forgiveness that we've received, we can then also forgive. Und wenn wir einmal dieses unglaubliche Geschenk verstehen, das wir bekommen haben, diese Vergebung, dann können wir auch vergeben. Your forgiveness. Aber dann musst du diese Vergebung versiegeln. Und wie kann man diese Vergebung versiegeln? Und du kannst sie so versiegeln. Bless those who curse you. Segne diese, die dich verfluchen. Hast du mich gehört? Segne diese, die dich verfluchen. You know, I remember about, I think it was in 1990. Wisst ihr, ich erinnere mich daran etwas, was passiert ist in 1990, wo Gott mir diesen Schlüssel gezeigt hat. I was learning to forgive. Weil ich war am Lernen zu vergeben. Und ich war am Kämpfen mit der Realität, dass ich vergeben habe, dann kam es zurück und dann habe ich vergeben und so weiter. You need to seal the forgiveness. Und dann hat Gott mir gesagt, Reinhard, du musst diese Vergebung versiegeln. Lord, how do I seal the forgiveness? Und ich habe gefragt, Herr, aber wie versiegle ich diese Vergebung? Und er hat mir gesagt, seal the forgiveness, du versiegelst diese Vergebung, blessing those who have wounded you, hurt you and cursed you. Wenn du diese segnest, die dich verflucht haben und dich verletzt haben. Und wisst ihr was? Listen to me. Hört mir zu. We really have to quit being religious. Wir müssen wirklich aufhören, religiös zu sein. I do not believe. Ich glaube wirklich nicht, to say to each other, God bless you. Genau. Dass wir einander sagen sollten, Gott segne dich. Ich glaube, dass zu sagen, Gott segne dich, eine religiöse Floskel ist, die keinen Wert hat, keine Bedeutung. Ich glaube das wirklich. Weil wir setzen so viele Bedeutung, so viel Bedeutung in die richtigen Worte und Worte sind wichtig. Blessing is not just words. Aber Segen ist nicht einfach ein Wort. Abstract. Und es ist auch nicht etwas Abstraktes. Always an action, something that manifests itself in your life. Aber Segen ist immer eine Aktion, etwas, das sich in deinem Leben zeigt. So schaut. Heute hat mein Sohn Geburtstag. Clayton ist 16 Jahre alt. In einer halben Stunde werde ich ihn in ein großartiges Restaurant bringen. Wie würde Clayton fühlen, wenn ich Clayton nach diesem Live rufen würde und ihm sagen würde, Sohn, heute bist du 16 Jahre alt. Ich liebe dich so sehr. Und ich bin so stolz, dass du mein Sohn bist. Und deshalb werde ich dich jetzt segnen für deinen Geburtstag. Sei gesegnet. Und dann gehe ich weg. Wie denkt ihr, dass er sich fühlen würde? Specifically, what your child who is sitting in your lap and is sick has. Don't tell me, pray for my child because she's in my lap and she's not well. Sag mir spezifisch, was dein Kind hat, das auf deiner Schoß sitzt und krank ist. Sag mir nicht einfach, dass es krank ist auf meinem Schoß. Prayer is not trying to convince God to do things. Weil mit Gebet versuchen wir nie, Gott zu überzeugen. Also schreibe hier in den Kommentare, was das Problem mit deinem Kind ist. Sag mir das genau. Und dann können wir etwas machen. Okay? Also schau. Wenn ich Clayton sage, ich segne dich, mein Sohn. Gute Nacht. Wie denkt ihr, dass er sich fühlen würde? Er würde sich verletzt fühlen. Most probably feel confused. Er wird sehr wahrscheinlich sich verwirrt fühlen. Probably an angry son. Und wahrscheinlich zornig sein. Hey, hang on, but I said, Clayton, I bless you. Aber ich habe doch gesagt, Clayton, ich segne dich. Aber das bedeutet ja gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Also wisst ihr, was ich heute Abend machen werde? Bless Clayton. Ich werde Clayton segnen. Und was bedeutet das? Say things to him. Ich werde liebe Dinge sagen. Saying things tonight, aber viel mehr als Dinge sagen, werde ich etwas machen. Und was werde ich tun? Ich werde viel Geld ausgeben, um ihn an eines des besten Restaurants hier zu bringen. Und das ist ein Segen. Und wisst ihr, was ich sonst noch gemacht habe? Shoes for him that he really, really wanted. Ich habe ihm Schuhe gekauft, die er so sehr wollte. Michael Jordan Basketball Shoes. Michael Jordan Basketball Schuhe. Und ich habe ihm gesagt, last night, they will be the next week. Hey Sohn, ich habe sie gestern Abend bestellt, sie werden nächste Woche da sein. That's a blessing. Und das ist ein Segen. Now Clayton will feel blessed. Und jetzt wird sich Clayton gesegnet fühlen. Und er wird diesen Segen erleben. We understand blessing is not just some religious word, it's an action. Und wenn wir verstehen, dass Segen nicht einfach so eine religiöse Floskel ist, sondern eine Aktion ist, wie hat Gott dich gesegnet? He gave you healing, that's an action. Durch Jesus, der dir Heilung gab, das ist eine Aktion. Através de Cristo, ele provê na sua vida. Through Christ, he does things in your life. Durch Christus tut er Dinge in deinem Leben. So once we understand blessing is an action and blessing seals the forgiveness. Und wenn wir mal verstehen, dass Segen eine Aktion ist und das Segen diese Vergebung versiegelt, we'll understand how we seal our forgiveness. Dann werden wir verstehen, wie wir diese Vergebung versiegeln. Zum Beispiel. Então, por exemplo, I tell you practically what I do. Ich kann euch ganz praktisch sagen, was ich tue. Forma prática. Ele está com dor de garganta e não se alimenta dois dias esta. Und hat seit zwei Tagen nicht gegessen und hat Halsweh. Also schreibe den Namen deines Kindes hier, in the throat. Der diesen Halsweh hat. Your child is gonna get healed. Yes, sure. Und dein Kind wird geheilt sein. Also hier ist, was ich tue. Ich werde dir ganz praktisch erklären, was ich tun würde. Also jemand verletzt mich zutiefst. Okay, write the name of your child. Do you really... Okay, schreib den Namen deines Kindes hier. Valentina. Valentina. Okay. We're gonna pause it live for a second. Okay, werden das live eine Sekunde stoppen. So thank you that you love Valentina so much. Jesus, ich danke dir, weil du Valentina so sehr liebst. Listen, lady, mom who is watching this. Und hör, du Mutter, die das. Right now, your hand on the throat of Valentina, like this. Leg deine Hände auf den Hals von Valentina, einfach so. Thank you so much that the cross is enough. Jesus, und Jesus, ich danke dir so sehr, dass das Kreuz genügt. You don't need to be convinced to heal Valentina. Und Vater, ich danke dir, weil du nicht überzeugt werden musst, um Valentina zu heilen. Taking care of the 2000 years ago. Und danke, dass du dich schon vor 2000 Jahren darum gekümmert hast. Und ich weise jeden Geist der Krankheit zurück, die mit Valentina sich anlegen will. Und ich setze die Kraft und die Autorität von Jesus Christus frei. Valentina, to be healed. Und ich befehle, dass Valentina jetzt geheilt ist. Und ich befehle, dass diese Entzündung komplett weggehen muss. Und dass dieser ganze Schmerz verschwinden muss. Jetzt gerade. Und ich befehle, dass sie ohne Schmerz schlucken kann. Und dass diese Rötung im Hals verschwinden kann. Valentina, be healed now. Valentina sei jetzt geheilt. Und geh und gib ihr etwas zu essen. Okay. So here's what I do. Okay, hier ist, was ich tue. Wenn die Leute mich so tief verletzen, dass es mir sehr schwer fällt zu vergeben, wisst ihr, dann gehe ich durch diesen ganzen Prozess und vergebe ihnen mit meinem ganzen Herzen. Und dann mache ich das. Ich versiegle diese Vergebung. Many times I send them money. Und viele Male sende ich ihnen eine Summe Geld. Und ich mache etwas Gutes für diese Personen. Und ich mache irgendetwas, was ihnen gut tun wird. Und oft sage ich dieses Gebet für diese Leute. Determinada oração para essas pessoas. I say, Lord, I pray that they will be filled with your love and your kindness and have experiences of your goodness. Herr, ich sage, Herr, ich bitte, dass sie erfahren, wie liebevoll und gütig dass du bist und dass sie dich erleben. Possibility to do something good for these people, I will do something. Aber immer wenn ich die Möglichkeit habe, etwas Gutes für diese Leute zu tun, so mache ich es. I literally do something. Dann mache ich es. Because if you don't do some action to bless those who have wounded you, you have never sealed the forgiveness. Denn wenn du nicht etwas ganz Konkretes machst, um diese zu segnen, die dich verletzt haben, dann ist es nicht eine Versiegelung. Same problem. Und dann wirst du weiter mit diesem Problem kämpfen. Und dann lebst du in der Verwirrung und Anklage und Verdammnis. you actually sealed the forgiveness and did something for these people. Aber wenn du diese Vergebung versiegelt hast und etwas Gutes für diese Person getan hast, wisst ihr, was dann passieren wird? Can never again accuse you that you haven't forgiven. Dann kann der Teufel dich nie mehr anklagen, dass du nicht vergeben hast. He would even try to do that. Weil im Moment, wo er versucht, das zu machen, here's what you would say. Da ist, was er sagen würde. I wouldn't have forgiven. I wouldn't have given the guy 500 reais. Ja, wenn ich doch nicht vergeben hätte, würde ich dieser Person nicht 500 Reis geben. Du bist so blöd, Teufel. One day a guy robbed me. Eines Tages hat mich ein Mann bestohlen. Robbed me. Er hat mich bestohlen. Er hat ganz viel Geld gestohlen. Und als ich diesen Mann wieder sah und ich habe ihn wieder gesehen, wisst ihr, was ich gemacht habe? The guy money, put it in his hand. Ich habe diesem Mann Geld gegeben, in seine Hände. Und ich sagte ihm, ich will einfach sagen, dass ich dich liebe. Und es ist unglaublich, was passiert, wenn wir diese Vergebung versiegeln. Unsere Herzen bekommen so frei. Hey Mom von Valentina, schreibe hier, was passiert ist mit Valentina? Give her something to eat and tell us what happens. Ja, gib ihr etwas zu essen und sag uns, was passiert ist. Once we have done what I told you, also wenn wir mal gemacht haben, was ich Edgar gesagt habe, Verantwortung zu übernehmen, wie wir zulassen, dass wir verletzt werden und alle Bewertung loslassen und von ganzem Herzen vergeben, alles wegsenden. Seal the forgiveness by doing good stuff. Versiegelung der Vergebung durch Gutes tun. Something else. Last thing. Und dann hat es noch etwas, was wir tun können, und das ist das Letzte dann. Estamos tentando que ela coma. Okay. So here's the next thing that you need to do. Also hier ist das Nächste, was wir tun können. You say Jesus. Du sagst Jesus. Thank you so much. Ich danke dir so sehr. That the word of God says, dass das Wort Gottes sagt, you have come to heal the wounded and broken heart. Dass du gekommen bist, um die verletzten Herzen zu heilen. My heart is so wounded. Und mein Herz ist so verletzt. My heart gets, got so broken. Und mein Herz ist so gebrochen. How old is Valentina? Can she speak? Ask her how her throat is. Wie alt ist Valentina? Kann sie reden? Frag sie, wie ihr Hals sei. Don't focus so much on your eating. Also fokussiere dich nicht so sehr auf das Essen. You do is you say Jesus. Also das Nächste, was wir tun, wir sagen Jesus. Tell him that your heart has been so deeply wounded. Sag ihm, wie tief dein Herz verletzt worden ist. And then he said this. Und dann sagt dies. You came to heal the broken heart. Jesus, du bist gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. I need your healing. Ich brauche deine Heilung. Appropriate your healing. Und ich nehme deine Heilung an. I thank you that Jesus is the one that doesn't only heal my body. Und ich danke dir, dass Jesus nicht nur der ist, der meinen Körper heilt. You are the one that heals my wounded soul. Sondern auch der, der meine verletzte Seele heilt. My healing. Und ich empfange diese Heilung. In your stripes I am. Und ich deklariere, dass ich in deinen Wunden, deinen Striemen geheilt bin. You appropriate, that means you take, you declare and you receive your healing for your wounded soul. Und durch diesen Glauben ergreifst du diese Heilung, du deklarierst diese Heilung für diese Seele. Und wisst ihr, was dann passiert? Hier ist was passiert. He says, then you say this. Und dann sagst du dies. Jesus, my infected wounds. Meine infizierte Wunde. Because I've forgiven, I've released all this pain. Weil ich vergeben habe, weil ich diesen Schmerz losgelassen habe. Meine infizierte Wunde they are now going to become scars. Wird jetzt zur Narbe werden. And the scars are the trophies of God's grace. Und diese Narbe wird dann ein Siegespokal der Gnade Gottes sein. Und dann sagst du, Herr, da bin ich. Use me now to heal others. Gebrauche mich nun, um andere heil werden zu lassen. Channel of healing to so many people around me who are so destroyed. Gebrauche mich, um andere Leute heil werden zu lassen, die so zerstört sind. God will let the healing power to heal wounded people Und dann wird Gott seine heilende Kraft wie ein Kanal durch dich fließen lassen, dass andere heil werden können. Und ich habe eine klare Vision gesehen. Einer Gemeinde von Jesus Christus aufstehen, die keine Institution ist, sondern eine wahre Gemeinde. Und sie werden Heilung den Verwundeten bringen. Und schaut mal, die institutionelle Gemeinde ist die einzige Armee, die ihre eigenen Leute niederschießt. Aber die wahre Gemeinde von Jesus Christus ist ein organisches Leib. Dass Heilung den Verletzten und Verwundeten bringen wird, weil sie selber geheilt worden sind. Und ich habe ganz klar mit meinen prophetischen Augen gesehen, diese wahre Gemeinde, die heilt, geheilt ist und jetzt heilen kann. Freigesetzt ist, um freizusetzen. Und ich hoffe, dass du ein Teil dieser wahren Gemeinde von Jesus Christus sein wirst. Eine geheilte Person, die andere Personen heilt. So Leute, wir werden noch ein paar Fragen beantworten, weil ich habe Anfangswoche gesagt, dass wir Fragen beantworten werden. Da hat es Fragen. Also werden einige Fragen beantworten. Quiserem perguntar, talvez dê para responder algumas ainda. Yeah, if you can put some questions. Also wenn ihr ein paar Fragen stellen könnt, so das war im Live, das ist nicht jetzt. Boa noite, pastor. Agora vocês estão ficando. Okay. Guys, if you don't have any questions, that's okay. So Leute, wenn ihr keine Frage habt, ist auch gut. Ah, tá. Oh, good question. Ah, das ist eine gute Frage. Talk to somebody who hurt me. Okay, eu estou pecando porque não quero falar com alguém que me. Sündige ich, weil ich nicht mit jemandem sprechen möchte, der mich verletzt hat. Also wenn ihr noch ein paar Fragen stellen wollt, wir haben ein paar Minuten. Aber das war in der Vergangenheit, das ist nicht jetzt. Das ist nicht live, sondern aufgenommen. Interrogação, tenta fazer lá. So somebody asked this question: Am I sinning if I do not want to talk to somebody who is wounded me? Also jemand hat diese Frage gestellt: Sündige ich, wenn ich nicht mit einer Person sprechen möchte, die mich verletzt hat? Porque eu não quero mais falar com alguém que me machucou. Fala que ela está com Valentina. We command this pain to leave you. Valentina, wir befehlen diesen Schmerz zu gehen. The healing power of Jesus. Und wir setzen diese Heilungskraft von Jesus Christus frei. Free from this inflammation. Und wir sagen, dass du komplett frei sein sollst von dieser Infektion. Virus and every bacteria die. Und jeder Virus und jede Bakterie muss jetzt sterben. Und Jesus, wir danken dir für diese Heilung. Und wir danken dir und wir glauben, dass diese Heilung Valentina gehört. Rejection. Somebody's asking in German. Okay, so let's answer this question. Okay, lass uns diese Frage beantworten. Do I sin if I don't want to talk to people who wounded me? Sündige ich, wenn ich mich nicht mit Leuten sprechen möchte, die mich verletzt haben? But it's a question we need to define clearly. Es ist eine gute Frage, aber eine Frage, die wir ein bisschen klarstellen müssen. First of all, if the person wounded you one time and now you have not released this pain and have not forgiven and that's why you don't want to talk to them. Yes, you sin. Weil zuerst einmal, wenn dich diese Person verletzt hat für einmal und du jetzt etwas gegen sie hast und das nicht freilassen möchtest, loslassen möchtest und deshalb nicht mit dir reden möchtest, ja, dann sündigst du. You resolve this first in your heart. Dann musst du dies zuerst in deinem Herz lösen. Aber da gibt es Leute, who have chosen that they will not accept, they will not respect. Die sich entschieden haben, dass sie dich nicht respektieren, akzeptieren wollen und dich immer missbrauchen und verletzen werden. Dann ist das eine weise Entscheidung, dass du Grenzen setzen wirst und diesen Leuten nicht mehr erlauben, dich zu verletzen. Und wir arbeiten mit Kindern hier in Natal. And we have children that have been horribly abused. Und wir haben Kinder, die schrecklich missbraucht wurden. We need to protect these children from the abuse. Of course we have to. Und wir müssen diese Kinder vor dem Missbrauch schützen und den Leuten, die sie missbraucht haben. Precisamos proteger essas crianças do abuso e de quem abusa. So if people will not repent and take responsibility from the sin against us. Also wenn die Leute es nicht umkehren wollen und aufhören mit dieser Sünde gegen uns. Yes, we love, let them go, but you are not going to come into my life. Dann verstehe ich, ja, wir vergeben, ja, wir lassen los, aber wir erlauben diesen Personen nicht mehr, uns weiterhin zu verletzen und somit erlauben wir ihnen nicht, in unsere Leben zu kommen. Weil diese Personen wollen ja nicht mal eine gesunde Beziehung. No problem to say to people. Und so habe ich kein Problem, Leuten zu sagen, I'm very sorry, but you're not willing to listen, you're not willing to change your attitude. Schau, es tut mir sehr leid, aber du bist nicht bereit, um zuzuhören oder um deine Haltung zu ändern. Therefore, until there is a clear change, I'm not willing to talk to you. Und deshalb, bis ich eine klare Veränderung sehe, bin ich nicht bereit, mit dir zu sprechen. People and trust that they can change. Aber wir müssen den Leuten immer erlauben zu ändern und zu glauben, dass sie das auch können, was es möglich ist. But there are people who just refuse to let things go and they are determined to always want. Aber es gibt Leute, die sich einfach weigern, Dinge loszulassen und sie wollen dich immer weiter verletzen. For instance, there are people who want to always argue about certain things. Oder es gibt Leute, die immer über gewisse Themen diskutieren möchten. I don't talk to those people. Aber ich rede nicht mit solchen Leuten. Es gibt zum Beispiel Leute, die immer mit mir diskutieren wollen, wieso Jesus nicht jede Person heilen möchte. Ich liebe diese Person und ich vergebe diese Personen, aber ich werde nicht mit ihnen diskutieren. Aber Reinhard, Liebe ist geduldig. Ja klar, und wenn sie Hilfe wollen, dann bin ich sehr geduldig. Aber wenn Sie mich überzeugen wollen, in Sachen zu glauben, die einfach nicht so sind, dann bin ich nicht einverstanden. Oder einfach Dinge zu diskutieren, indem man sich gegenseitig verletzt, das mache ich nicht. Da haben wir noch eine Frage. Also wenn ihr wirklich über Vergebung lernen möchtet, da habe ich ein Buch geschrieben, Die Kraft der Vergebung. Und ich schreibe darüber, was es bedeutet, 70 mal 7 mal zu vergeben. English, in Portuguese, in German. Und dieses Buch gibt es Portugiesisch, Englisch, Deutsch. You can find it on the internet. Und ihr könnt es im Internet finden. Let's answer another question. Okay, noch eine Frage. Wie kann ich mit einer Person umgehen, die bitter ist? Das ist eine sehr gute Frage. Also hier ist, wie du mit einer Person, die in Bitterkeit lebt, umgehen kannst. Also das Erste, was du tun musst, ist, diese Person zu lieben. Einfach sie zu lieben, lieben, lieben. Und für sie sorgen. Und wenn du mal verstanden hast, dass es das Wichtigste ist, dass du sie liebst, dann musst du herausfinden, ob sie wirklich Hilfe wollen. Weil es gibt Leute, die in ihrer Bitterkeit bleiben wollen. Es ist schwierig zu glauben, aber gibt es wirklich Leute, die in dieser Bitterkeit und dem Selbstmitleid bleiben wollen und Opfer sind? Und wenn sie in dieser Bitterkeit bleiben wollen, was machst du dann? Gar nichts. Das Einzige, was du tun kannst, ist zu sagen, Herr, könntest du ihnen bitte diesen Geist der Offenbarung geben, damit sie dich wirklich kennenlernen können? Also, dass sie dich wirklich kennenlernen können? Und dann betest du, dass sie wirklich mit dieser Erkenntnis von wer er ist, dass sie Begegnung mit ihm haben können. Aber versuche nicht, ihnen zu helfen. Hast du mich gehört? Wenn die Leute in dieser Bitterkeit bleiben wollen, so versuche nicht, ihnen zu helfen. Weil sie werden noch bitterer werden. Und sie werden dich anklagen an vielen Dingen, die du nie getan hast. Und wieso weiß ich das? Weil sie alles, was du sagst, durch ihre bittere Herzen filtern werden. Und hör zu, mein Freund. God can deliver you from the things that you love. Nein, Deus. Nicht mal Gott kann dich von dem befreien, das du liebst. Bitterness, God himself cannot deliver you because he will not violate your free will. Also wenn du deine eigene Bitterkeit liebst, dann kann er dich nicht befreien, weil er wird dich nicht befreien von was du behalten willst. Und was ist, wenn sie Hilfe haben wollen? So lehre ihnen, was ich dir in den letzten drei Lives gelehrt habe. Und dann werden sie frei werden von Bitterkeit. Ist da noch eine Frage? How can I help my husband? Okay, very good question. How das ist eine sehr gute Frage. Help my husband who does not want to leave drugs. Wie kann ich meinem Mann helfen, der die Drogen nicht lassen möchte? Das kannst du nicht. Wenn er nicht frei werden will von den Drogen, dann kannst du nichts machen. Da gibt es nichts, das du tun kannst. You have to let him take drugs. Weil wenn er sich entscheidet, Drogen zu nehmen, dann musst du ihn lassen. Und es ist sehr schwierig, den freien Willen anderer zu akzeptieren. Und wir wollen immer die Leute manipulieren und kontrollieren und die Leute machen zu lassen, was wir wollen. Aber das können wir nicht. Drugs, unfortunately, it's painful, it's hard, it's hurtful. That's what he will do. So, wenn er sich entscheidet, Drogen zu nehmen, dann kannst du nichts machen. Es schmerzt, es ist schwierig, es ist schlimm, aber du kannst dann nichts machen. God treats you this way. Und Gott behandelt dich auch so. What you can do, und was du tun kannst, love him unconditionally, ist einfach ihn bedingungslos zu lieben. Taking drugs cause violence and abuse to your children. I would then take some actions. Aber natürlich, wenn sein Drogennehmen ein Missbrauch in der Familie kreiert, dass er gewalttätig oder so ist, dann würde ich auch in Aktion treten. Here's one of the biggest problems with drug addicts, and I worked with drug addicts. I had them living in my house. Aber eine der größten Probleme mit Drogensüchtigen ist dies, und ich weiß, von was ich rede. Ich habe mit ihnen gelebt. Sie waren in meinem Haus. Wenn sie nicht von ganzem Herzen frei werden wollen, da kannst du nichts machen. Und was passiert dann? Die Frau sagt zum Beispiel, ich werde dich verlassen, wenn du nicht aufhörst mit diesen Drogen. Und er weint. Ja, ich werde aufhören, Drogen zu nehmen. Aber eigentlich will er gar nicht aufhören, Drogen zu nehmen. Das Einzige, was er will, ist, dass du ihn nicht verlässt. Und da kannst du gar nichts machen. Und das ist das, was so schwierig ist zu verstehen, weil wir wollen manipulieren und kontrollieren. Aber lass die Leute einfach los. Und lass sie frei mit den Konsequenzen ihrer Entscheidungen. God lets you suffer the consequences of your own choices. Why can't we do this to the people we love? Weil Gott lässt dich ja auch die Konsequenzen deiner eigenen Entscheidung ertragen. Wieso machen wir das nicht mit anderen Leuten? Savior of your husband, you are not. Hör auf, der Retter deines Mannes zu sein. Du kannst das nicht. Und hör auf zu versuchen, der Retter von allen um dich herum zu sein. Und ich weiß, es ist sehr hart, dies wirklich zu akzeptieren, aber das müssen wir so machen. Okay, normalerweise machen wir immer ein bisschen mehr als 8 Uhr, aber heute nicht. Weil Clayton ist 16 Jahre alt heute. Und ich habe gesagt, Clayton, um 8 Uhr werde ich dich zum Restaurant bringen. Und es ist 8 Uhr. Tschüss.